Deutschlandfunk. Corso. 1967. Andy Warhol zeichnet die berühmte Banane für das Plattencover des Velvet Underground Albums. 1967 wird Popmusik erwachsen, denn seit damals will Popkunst sein, nicht nur dank der Beatles und Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, so die These eines Buches, das gerade erschienen ist. Ein Buch, das vom Warhol-Cover genauso erzählt wie von der psychedelischen Welle, auf der Pink Floyd damals geritten ist. Und auch Bob Dylans Comeback bleibt nicht unerwähnt. Das alles steht eben in Younger Than Yesterday, 1967, Altschaltjahr des Pop. Und Klaus Walter hat es für uns gelesen. 12 Kapitel über 12 Alben, von wegweisend bis bahnbrechend. Es schreiben überwiegend männliche Literaturwissenschaftler aus Deutschland. Bis auf wenige Ausnahmen erspart uns das Buch die sattsam bekannten Superlative und die tausendmal erzählten Anekdoten aus dem Kanon der Popgeschichte. Stattdessen wird auch mal ein subjektiver Blick auf die gefeierten Meisterwerke riskiert. Und ein historischer Flop wird gewürdigt. Das Debütalbum eines gewissen David Bowie. Das erscheint am 1. Juni 1967. Kein gutes Timing, denn am selben Tag erschüttert ein anderes Album die Popwelt. Es war heute vor 20 Jahren. Ausgerechnet das Album, das die Popmusik für immer verändern wird, beginnt mit einem Rückblick. Es war vor 50 Jahren, am 1. Juni 1967, erscheint Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band von den Beatles. Darüber schreibt Frank Witzel, 2015 mit dem Deutschen Buchpreis dekoriert, für seinen Roman mit dem poppigen Titel »Die Erfindung der Roten Armee-Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969«. Ich habe versucht, nochmal nachzudenken, was es eigentlich mit der Sgt. Pepper auf sich hat, weil ich sie eher für ein schwächeres Album erstmal gehalten habe oder auch spontan immer noch halte. Beim Wiederhören kam Frank Witzel auf eine neue Idee. Mit der Geschichte von Sgt. Pepper's Club der einsamen Herzenband hätten die Beatles ihren Arbeitsprozess ausgestellt. Sgt. Pepper begriffen als ein Experimentierfeld, in dem alles möglich ist, in dem man sich kostümiert, verkleidet, in dem man Rückschritte macht, auch natürlich Vorgriffe in alle Stilrichtungen geht, um wieder die Kreativität anzukurbeln. Am Ende kommt ein einziger richtiger Song raus. Das ist A Day in the Life und den halte ich auch für einen wirklich sehr gelungenen und sehr innovativen neuen Song, also den einzigen Song, in Anführungszeichen natürlich, der Sgt. Pepper. Und wir können die Entwicklung, den kreativen Prozess sozusagen miterleben. Im Buch fällt immer wieder ein eher popfremder Begriff, Überbietungswettbewerb. 1967 steht im Zeichen des Höher, Schneller, Weiter. Die Beatles und die Beach Boys, Jimi Hendrix und die Doors, Bob Dylan und Pink Floyd, sie alle konkurrieren in einem permanenten Wettlauf der Ideen. Wie beschleunigt dieses Schaltjahr war, das belegt das Kapitel über Jimi Hendrix. Am 4. Juni, also ganze 3 Tage nach dem Erscheinen von Sgt. Pepper, tritt der als Wunderkind gefeierte Hendrix im Londoner Savile Theatre auf, vor der Creme der britischen Popwelt. Und er beginnt seine Show nicht mit einem seiner Hits, sondern Hendrix verbeugt sich vor den Beatles und er sagt durch die Blume, schaut her, das kann ich auch. Für Paul McCartney ist es ein Höhepunkt seiner Karriere. Im Schlusskapitel fasst der Pop-Literaturkritiker Moritz Bassler das Schaltjahr zusammen. Musikalisch war das der Übergang vom Beat, dessen Hauptmedium nach wie vor die Single war, zum Rock, der sein definitives Medium in der Langspielplatte fand. Lustigerweise zitiert Bassler gleich mehrfach John Savage. Der britische Pop-Historiker war in seinem großen Buch über das Jahr 1966 zum gleichen Befund gekommen. 66, 67... Schaltjahre des Pop sind sie beide. Und ja, es gab auch Frauen damals. Aretha Franklin reißt sich einen Song von Otis Redding unter den Nagel und macht ihn zu einer doppelten Hymne. Hymne der Bürgerrechtsbewegung, Hymne der Frauen. Das schreibt Vea Kaiser, eine von 2 Autorinnen. Ihr Text über Aretha Franklin ist der einzige in diesem Buch, der einer Frau gewidmet ist. Aretha Franklin steht für eine kulturelle Wende. Das, was zuvor einzig das Black America gehört hat, wird plötzlich bedeutsamer und permanenter Teil der populären Playlists. Arethas Musik ist nicht mehr bloß Black Music, sondern wird zur Musik aller. 50 Jahre danach haben sich einige der Errungenschaften aus dem Schaltjahr des Pop in ihr Gegenteil verkehrt. Stichwort Gleichberechtigung, Black Lives Matter, Rechtspopulismus. Auch das ist eine Erkenntnis dieses Buches. Aretha Franklin mit Respect, und auch über sie ist etwas zu finden in dem Buch Younger Than Yesterday, 1967 als Schaltjahr des Pop, mit Beiträgen von Moritz Basler, Heinrich Detering, Via Kaiser, eine von zwei Frauen, und Frank Witzel. Es ist übrigens im Wagenbach Verlag erschienen.